Des Kaisers nächste Heirat. Nun waren also nicht nur alle Menschen, die im Römischen Reich lebten, römisch, sie konnten auch fast alle Kaiser von Rom werden, sogar ein 14-jähriger Junge aus Phönizien mit arabischen Wurzeln. Doch schon bald musste Varius feststellen, dass es kein reines Vergnügen war, Kaiser zu sein. Seine Großmutter Julia Maessa saß ihm ständig wegen allem Möglichen im Nacken. Er sollte sich stundenlange Reden von Politikern anhören, Briefe von Statthaltern beantworten und peinlich genau berechnen, wie viele Steuern die Leute zahlen und wie viel Geld die Soldaten und Leibwächter erhalten sollten. Julia Maessa war der Meinung, dass all dies zu den Aufgaben eines Kaisers gehörte. Aber Varius hatte andere Vorstellungen. »Was bringt es, der mächtigste Mensch der Welt zu sein?«, dachte er, »wenn man keinen Spaß haben darf.« »Weißt du schon das Neueste?« rief Herodias Cassia zu. »Ja«, Cassia grinste, »ich hab gehört, dass Kaiser Varius nicht mehr in den Senat geht, um sich die endlosen Politikerreden anzuhören. Stattdessen fährt er Wagenrennen und organisiert jede Menge wilde Partys.« »Und ich hab gehört«, sagte Herodias, »dass er heiraten will.« »Schon wieder?« staunte Cassia. »Der Junge scheint Hochzeiten zu lieben. Die wievielte ist es?« »Nun, seine erste Frau war Julia Cornelia Paula.« Herodias nahm ihre Finger zum Zählen. »Dann hat er sich von ihr scheiden lassen und Julia Aquilia geheiratet. Von ihr hat er sich auch scheiden lassen, um Annia Aurelia zu heiraten. Und nachdem auch die Ehe am Ende war, hat er wieder Julia Aquilia geheiratet.« »Macht das nun 4 Ehefrauen oder nur 3?« fragte Cassia. »Keine Ahnung, aber es kommen ja auch noch ein paar Ehemänner hinzu«, sagte Herodias. »Oh, stimmt, die hätte ich fast vergessen«, wieder grinste Cassia. »Dabei war es ein Monat lang das Stadtgespräch. Kaiser Varius soll bei einem Wagenrennen gewesen sein, als ein Wagenlenker namens Hierokles mit seinem Wagen umgekippt und direkt vor den Sitzplatz des Kaisers geflogen ist. Dabei fiel Hierokles Helm ab und der Kaiser war so beeindruckt von seinem schönen blonden Haar, dass er sich auf der Stelle in ihn verliebte. Wenig später haben sie geheiratet.« »Doch dann hat er ihn verlassen, um Zotikus zu heiraten, diesen griechischen Athleten aus der Nähe von Ephesos«, sagte Herodias. »Mit Hierokles ist er aber verheiratet geblieben, glaube ich«, Cassia schüttelte den Kopf. »Und natürlich mit Julia Aquilia. Verrückt, dabei ist er erst 18 und schon so viele Ehen. Ich habe übrigens gehört, dass er seit neuestem nicht mehr Kaiser genannt werden will, sondern Kaiserin.« »Was?« Ungläubig riss Herodias die Augen auf. »Als kürzlich jemand vor ihm salutierte und sagte, verehrter Herr Kaiser, soll Varius geschnauzt haben, ich bin kein Herr, ich bin eine Dame.« »Bei Jupiter und Mars«, keuchte Herodias, »wie schnell sich doch alles verändert!« So verbrachte Varius seine Zeit mit Wagenrennen, Partys und Hochzeiten, anstatt sich langweilige Reden anzuhören und langweilige Briefe zu lesen, wie seine Großmutter es ihm riet. Entsprechend genervt war Julia Maessa. Sie kam zu dem Schluss, dass sie wohl auf den falschen Enkel gesetzt hatte. Sie bezahlte den Leibwächtern einen Haufen Geld, um Varius loszuwerden, und erzählte den Leuten, dass ein anderer ihrer Enkel, ein gewisser Alexander, ebenfalls ein verlorener Sohn Caracallas war. Und so wurde Alexander neuer Kaiser. Er war damals etwa 13 Jahre alt, und anders als Varius tat er immer genau das, was seine Großmutter von ihm verlangte. Er wusste, dass man sich besser nicht mit Julia Maessa anlegte. Nicht einmal als Kaiser von Rom.